Live from Edmonton, time. Meine Damen und Herren, willkommen beim Entenclaw. Ich fühle mich wie ein Sieger, immer jeden Abend wieder. Wenn ich mit den Entenkriegern Server rule, nichts mach ich lieber. Nice to kill you, ich bin da, du Enten und der Leader. Der Einsatzquad und außerdem noch Chef der C-Sports-Liga. Es gibt immer wieder einen Spieler, der nur meckert, in der Wand sitzt, Grips benutzt oder einen Wall-Hack hat. Doch bald merkt jeder Dreck, sagt, dass Cheaten keinen Speck hat. Ihr wollt Respekt haben, doch bekommt von uns schon laufend Headshots. Denn wir sind die Enten und Falco unser Clan-Chief. Der uns half bei vielen Wars, wenn's mal nicht nach Plan lief. Er sagt uns, was zu tun ist und war oft unser Retter. Was soll ich tun? Wo bist du denn? Ich bin jetzt noch Spender. Und dann noch unser Clan-Gründer namens Lieber Rico. Killer Enten, Mister, bitte schrei nicht so ins Mikro. Er teilt uns immer mit, ob jemand böse oder brav war. Und dann noch meine rechte Hand, Legion Leader Memphis, zu dem wir immer gehen für ein besseres Verständnis. Und dann noch Alpha Enten, Mister, jeder Schuss ein Treffer. Früher jagte er noch Enten, heute jagt er DFler. Doch ich bin kein Tanker, zum Tanken geht zum Eistee. Du willst Leute ärgern, frag ihn doch, glaub mir, er weiß wie. Und auch unser Kubaner wird im Panzer schnell zum Raubtier. Die beiden machen Tanken noch zur Religion, glaub mir. Und wenn dann mal Raketen an dir kleben wie ein Lipgloss, kamen sie vom Corrado, der Sniper-Schuss von Niklas. Wenn du einen falschen Schritt machst, kommt der Text, den ich so liebe, von Lomex. Was ist los mit dir? Das war eine Standardmine. Und wenn ein War nicht gut läuft und du bis zum Kino im Schlamm stehst, dann helfen dir nur Ruler wie Metallica und Kampfkeks. Ich sag es jedem Gegner, wenn du endlich einmal schlau wirst, dann flüchtest du vor Romulus, dem ausgeflippten Sauhirsch. Geschweige unser Ken, siehst du ihn, fang an zu rennen. Mit Schweizer Präzision fangen Tanks an zu brennen. Und fängt dann mal das Ohr an, ist Penaten leise hörbar. Jungs, ich hab ein Problem, ich komm nicht auf den Server. Richie nervt es, dass ich dauernd übers Zweier läster. G-Hammer, glaub mir doch, das Einser ist viel besser. Und wenn uns dann John Lucas sagt, das Dreier ist bald draußen, sagt er nur, du willst mir keine Kinderkicks verkaufen. Das geht raus an alle German Airwolves oder Ilz, TPRler, UEFler und DFler, klar mit Skills. Ich bin nicht in der Lage, euch das Spiel zu erklären, Jungs. Doch in Sachen Fang könnt ihr von uns noch viel lernen. Denn dass ich eine Ente bin, hab ich noch nie bereut. Wir haben uns gestritten und gelitten und gefreut. Es kann uns auch egal sein, was die anderen von uns denken. Meine Damen und Herren, wir sind die Enten.